Plaut knüpft dabei an die Überlegungen des berühmten Zeichners Will Eisner an, der in seinem Werk mit Bildern erzählen, Comics und Sequential Art versuchte, die Bildsprache und Grammatik von Comics systematisch zu beschreiben. MacLeod wiederum präsentiert uns seine gesamte Forschung natürlich in einem Comic. Und eine simple, wenn auch wichtige theoretische Beobachtung ist, dass man für das Verständnis von Bildern, anders als im Falle der Schrift, keine spezifische Ausbildung benötigt. Natürlich könnte man behaupten, dass man auch erst einmal verstehen muss, wie man bestimmte Bilder liest. Aber zunächst lässt sich ein einzelnes Bild betrachten und die abgebildeten Dinge können meist wahrgenommen werden, ohne dass man zuvor eine Sprache erlernen musste. Die vollständige Geschichte, eine Erzählung oder ein Narrativ eines Bildes können dagegen oft erst mit dem Wissen um einen Kontext erschlossen werden. Wenn man also beispielsweise weiß, wer die Abgebildeten sind oder wo und warum ein Foto aufgenommen wurde. Um etwa zu verstehen, warum ein nacktes, verletztes Mädchen mit ausgebreiteten Armen gerade vor einer dunklen, furchteinflößenden Wolke in der Ferne flieht, müssen wir nichts Genaueres über den Vietnamkrieg wissen oder erklären können, wie Napalm wirkt. Wir sehen eine Protagonistin, die junge Panti Kim Phuc, und einen bedrohlichen Antagonisten, den schwarzen Rauch. Problem: tödliche Bedrohung. Lösung: Flucht. Das Narrativ: Krieg ist grausam. Es gibt unzählige wissenschaftliche und philosophische Ansätze, die davon ausgehen, dass Bilder nicht nur Geschichten transportieren, sondern ihrerseits spezifische, eigenständige Narrative, Erzählungen und Geschichten hervorbringen und dass sie auf ihre Betrachter eine andere Wirkung haben als gesprochene oder geschriebene Worte. Scott MacLeod geht sogar so weit zu sagen, dass je stärker ein Bild von der Realität abstrahiert, desto mehr erfordert es, wie Wörter, bewusstes Erfassen.